Abschnitt 16 aus Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 1 von Fridtjof Nansen, übersetzt von Mathilde Mann. Abschnitt 16. An Bord des Jason. Unser Leben an Bord des Jason verging ganz angenehm, ohne große Begebenheiten und Erlebnisse. Über die pekuniäre Seite des Seehundsfanges, wie die Aussichten für dessen Zukunft, ließen wir uns keine grauen Haare wachsen. Mit Ausnahme vereinzelter Fälle, wo der Schuss nicht ganz so gut traf, wie er es hätte tun können, gab es nicht viel dunkle Wolken an dem Horizont unseres Daseins. Für die meisten Teilnehmer ist dies Leben ganz neu. Es gibt viel zu sehen und zu beobachten, sowohl im Eise wie auf dem Meer. Und wenn man Jäger ist, ermangelt es der Zerstreuung nicht. Hat man keine Seehunde zu schießen, so kann man Alke schießen, denn deren gibt es genug. In ganz kurzem Zeitraum kann man oft mehr als 50 dieser Tiere erlegen, und wenn man sie nur im Fluge schießen will, ist es ein guter Sport. Wenigstens habe ich es häufig erlebt, dass Leute mehr als einen Fehlschuss tun. Will man sie auf dem Wasser mit Kugeln schießen, so ist das auch ein angenehmer Sport. Der Hauptsport hier oben ist und bleibt jedoch die Seehundsjagd. Es ist eine ganz vorzügliche Übung, die in ungewöhnlichem Maße dazu angetan ist, zum ruhigen und kaltblütigen Büchsenschützen auszubilden. In der Regel ist freilich der Abstand nicht sonderlich groß. Er beträgt gewöhnlich zwischen 100 und 150 Ellen. Aber das Ziel, auf das man schießt, ist nur klein. Es handelt sich nämlich darum, den Seehund in den Kopf oder zur Not in den Hals zu treffen. Trifft man ihn in den Körper, so springt er ins Wasser. Zuweilen, wenn die Seehunde scheu sind, kann die Entfernung eine ganz beträchtliche sein. Bedenkt man ferner, dass man von einem Boot aus schießen muss, das in Bewegung ist, und dass die Beleuchtung hier oben über dem glitzernden, schneebedeckten Eise oft zerstörend wirkt, so wird man verstehen können, dass nicht so ganz wenig dazu gehört, um ein guter Seehundschütze zu werden. In der Tat gibt es deren auch nur so wenige. Ich habe Leute gesehen, die ihre Büchse vorzüglich zu führen wussten, wo es ein festes Ziel galt, die aber trotzdem, sobald es sich um Seehunde handelte, regelmäßig vorbeischossen. Die Seehundjagd ist auch nicht ohne Abwechslung. Und ist man in der glücklichen Lage, Schütze eines Bootes zu sein und sich einem guten Fang gegenüber zu befinden, glaube ich mit Bestimmtheit sagen zu können, dass die meisten gleich mir die Augenblicke, die man hier oben in seinem kleinen Fahrzeug verbringt, dessen Schütze, Anführer und Alleinherrscher man ist, zu den schönsten ihres Lebens zählen werden. Man ist von der herrlichsten, aus Eis, Himmel und Meer bestehenden Natur umgeben. Ringsumher auf den Eisschollen liegen die Seehunde und ihr Anblick lässt das Jägerblut schneller durch die Adern der meisten Menschen rollen, oft vielleicht ohne, dass sie es wissen. Das Auge wird geschärft, alle Kräfte werden angespannt und gleichsam auf das Gesicht und die Arme konzentriert, die die Büchse und die Ruder führen sollen. Der Sinn ist von dem einen Gedanken beseelt, Seehunde zu fangen und das Boot durch das Eis zu schaffen, so dass man so viele Tiere wie möglich fangen kann. Möglicherweise tritt in einem solchen Augenblick die wilde Natur des Menschen in den Vordergrund. Es ist das Erbteil unserer nomadischen, von Jagd und Fischfang lebenden Vorfahren. Sei dem, wie ihm wolle, eins steht fest. Es ist dies ein herrliches, freies Leben, das Geist und Körper erquickt. Wenn wir aber nicht auf Jagd gehen können und uns an Meer, Himmel und Eis müde gesehen haben, so müssen wir uns irgendeine Abwechslung suchen. Denn wie schön dies alles auch ist und wie sehr man sich auch von Kindheit an die Überzeugung von der großartigen Schönheit des mächtigen, rollenden, stets wechselvollen Meeres eingeprägt, so lässt sich doch nicht leugnen, dass man, wenn man es Wochen und Monate angestaunt hat, schließlich entdeckt, dass es doch ein wenig einförmig ist und man sich nach ein wenig Abwechslung sehnt. Eine unserer größten Vergnügungen, die stets allgemeine Heiterkeit erregte, war das Lassowerfen. Von dem Bootsmann bekamen wir, wenn wir recht freundlich baten, eine dünne Leine, die ungefähr 10 bis 12 Klafter lang war. An dem Ende dieser Leine brachten wir eine Schlinge an und damit war unser Lasso fertig. Die Lappen waren natürlich Meister in der Benutzung dieser Fangschnur und von ihnen lernten wir es. Sie bedienen sich derselben ja täglich, um ihre Rentiere einzufangen. Besonders der alte Ravna hatte es bis zu einer erstaunlichen Fertigkeit gebracht. Es war ein stolzer Anblick, ihn mit einer sicheren Miene, die keinen Zweifel an seinem Erfolg aufkommen ließ, die Leine in der rechten Hand aufrollen zu sehen. Dann beugte er den Kopf ein wenig vornüber, heftete das Auge scharf auf das unglückliche Opfer, machte ein paar Schritte über das Deck hin, leicht und geschmeidig wie eine Katze, dann eine schnelle Bewegung mit dem gespannten rechten Arm und blitzschnell rollt sich die Leine ab und nie ihr Ziel verfehlend fällt die Schnur um den Kopf der Beute, die, mit Armen und Beinen fechtend, sich von der beengenden Umarmung zu befreien sucht. Balto ist als fest ansässiger Lappe natürlich weniger geübt in dem Gebrauch des Lassos. Sein Stolz will dies aber nicht einräumen, und es gibt stets Veranlassung zu großer Heiterkeit, wenn einer von uns ihm die Schnur mit der Bemerkung fortnimmt, dass man sich besser darauf verstehe als er. Trifft es sich dann gar, dass man ihn wirklich überwindet, so ist seine erstaunte und verdrießliche Miene ganz unbezahlbar. Mancherlei Spiele und Kraftproben werden noch an Bord betrieben. Mit besonderer Leidenschaft betrieben wir ein Spiel, das darin bestand, Figuren und Vierecke auf das Deck zu zeichnen, welche letztere verschiedene Werte repräsentieren und in welche man aus einer gewissen Entfernung mit flachgeschlagenen Bleistücken werfen muss, ohne jedoch eine Figur, den sogenannten Narrenkopf, zu berühren. Geschieht dies doch, so büßt man alles ein, was man durch die anderen Würfe gewonnen hat. Oft bei gutem, stillem Wetter konnte man mehrere Partien dieses Spiel auf verschiedenen Teilen des Deckes betreiben sehen. Der Einsatz war gewöhnlich ein Stück Kautabak. Hatte dieses Spiel seine Anziehungskraft verloren, so zogen wir uns wohl hinten in die Kajüte zurück und nahmen unsere Zuflucht zum Kartenspiel. Und obwohl einige von uns gar kein Interesse am Kartenspiel hatten, konnten wir doch oft den ganzen Nachmittag bis spät in die Nacht hineinspielen. Ja, oft begannen wir sogar schon am Vormittage. Hauptsächlich spielten wir Whist, doch auch Treffknecht und dergleichen. Wir hatten nur ein einziges Spiel Karten, und das war zu Ende der Reise so schmutzig, dass man kaum unterscheiden konnte, woraus die Karten bestanden, aus Schmutz oder aus Papier. Wenn wir, was das Gewöhnliche war, bis Mitternacht aufsaßen, da mussten wir um die Zeit der Hundewache normalerweise etwas genießen. Dieser nächtliche Imbiss bestand entweder aus Kaffee oder Dänge, besonders das letztere Gericht, das aus aufgeweichtem, in Zucker und Butter gebräuntem Brot bestand, war sehr beliebt. Um diese Zeit erhielt auch die Mannschaft Kaffee, und man konnte dann Nacht für Nacht den schönen Anblick genießen, bald durch schlaftrunken und in äußerst leichter Toilette die Treppe, die zu seinem Schlafraum führte, heraufkommen zu sehen, um sich zu den Leuten zu begeben und seinen mitternächtlichen Kaffee zu holen. Als Lappe war er so versessen auf Kaffee, dass er unmöglich eine Gelegenheit vorübergehen lassen konnte, dies herrliche Getränk zu genießen, selbst wenn er schon längst in seine Koje gegangen war. Lektüre war nur sehr wenig an Bord. Ich hatte nicht auf einen so langen Aufenthalt auf dem Schiffe gerechnet und deshalb für keine Reisebibliothek gesorgt. Dank einem Freunde der Expedition, Herrn Buchhändler Kammermeier in Christiana, waren wir doch mit einigen Büchern versehen. Diese waren indessen bald gelesen, und jetzt entstand ein geistiger Heißhunger an Bord, der geradezu bedrückend war. Man machte Jagd auf alles Mögliche. Selbst die schlechtesten Räuberromane und Indianererzählungen, die man bei der Mannschaft auftreiben konnte, wurden mit Begier verschlungen. Es waren solche wie »Der blutige Handschuh im Tale«, »Der rote Hauptmann«, »Die schwarze Schlange« und dergleichen. Zuweilen unternahmen wir einen Kaperzug an Bord der anderen Fahrzeuge. Eine Einladung an Bord der anderen Fahrzeuge war eine sehr willkommene Abwechslung, ebenso ein Besuch der fremden Kapitäne an Bord des Jason. Ein eigenartiges, ganz sommerliches Bild gewährte es zuweilen, diese Eismeerschiffer sich im Sonnenschein auf Deck gruppieren zu sehen. Da saßen sie und tranken ihren Kaffee oder Wein, rauchten ihre Pfeifen oder Zigarren und starrten auf das Meer hinaus oder auf die weißen Eisschollen, die im Sonnenschein schaukelnd dalagen, während die Zeit unter Lachen und Schwatzen schnell verstrich. Zuweilen probierte man seine Schießkunst auch an den auf dem Wasser schwimmenden Eisstücken aus, und manch guter Schuss wurde da ausgeführt. Der Einzige, der sich nicht recht wohl an Bord zu fühlen schien, war unser alter Freund Ole Nielsen Ravna, der ältere der beiden Lappen. Er war daran gewöhnt, mit seinen Rentierscharen auf den Hochebenen umherzustreifen, und das Leben an Bord, auf dem engen, schaukelnden Schiff, gefiel ihm nicht. Er sehnte sich danach, wieder Land unter den Füßen zu haben. Balto dagegen scheint sich völlig dem Seeleben akklimatisiert zu haben. Mit seinem munteren, aufgeweckten Sinne stets bereit, irgendeinen Narrenstreich auszuführen, war er bald der Liebling der ganzen Besatzung geworden. Glücklicherweise war jetzt auch sein rechtes Knie wieder vollständig geheilt. Das Pferd, das wir von Island mitgebracht hatten, war der allgemeine Liebling. Dies hatte indessen die unangenehme Folge, dass dem Tier trotz des strengsten Verbots mehr Futter gebracht wurde, als wir verantworten konnten. Und eines Tages entdeckte ich zu meinem Schrecken, dass der größte Teil des Heus verbraucht war. Von nun an war das Pferd eine Quelle steter Sorge. Es musste an allen Ecken und Kanten mit dem Futter gespart werden, und wir zerbrachen uns den Kopf, um ein Futtermittel zu finden. Wir gaben ihm rohes Seehundsfleisch. Eine Weile fraß er das, dann war es aus damit. Wir versuchten es mit gedörrtem Fleisch. Es ging genau ebenso. Nun gaben wir ihm Alge, die mochte es im Anfang gern. Dann sammelten wir Tang, wovon eine Menge in der See trieb, eine gewisse Tangart fraß es auch gern. So hielten wir es eine Weile hin, es gedieh anscheinend ganz gut und wurde ein tüchtiger Seemann. Der 9. Juli wurde indessen ein Tag der Trauer für die Expedition. Da hatten wir nichts mehr, was es fressen wollte, und wir mussten es erschießen. Es war, als verlören wir einen Freund. Der letzte Dienst, den es uns leistete, war, dass es uns ein gutes Beefsteak lieferte, und eine der Keulen nahmen wir später mit uns ins Boot, nachdem wir den Jason verließen, um an der Ostküste zu landen. Wie rein die Luft hier oben ist, ersieht man daraus, dass ein solches Stück Fleisch eine lange Zeit im Tagewerk hängen kann, ohne zu verderben. Hier gibt es keine Bazillen, und infolgedessen kann kein Verwesungsprozess vor sich gehen, wenn er nicht durch den Schmutz an Bord, der von Hause mitgebracht ist, herbeigeführt wird. Das Vorurteil der Leute, gewisse Dinge zu essen, ist oft geradezu lächerlich. Davon erhielt ich bei dieser Gelegenheit einen guten Beweis. Als das Pferd erschossen und nach allen Regeln der Schlachtkunst zerlegt war, kam Jenk, wie er an Bord genannt wurde, ein norwegischer Amerikaner, und fragte, ob er etwas Fleisch bekommen könne. Er erhielt, so viel er haben wollte, und war sehr froh darüber. Er schnitt sich gleich einige Stücke ab, die er roh verzehrte, aber das Entsetzen und der Unwille, den diese ebenso unschuldige als natürliche Handlungsweise erregte, war geradezu lächerlich. Da viel mehr Fleisch vorhanden war, als die Expedition verwerten konnte, bot ich den Leuten davon an, aber nicht ein einziger wollte es haben, weil es Pferdefleisch war. Später kam indessen einer von ihnen und fragte, ob er das Fleisch bekommen könne, was übrig bliebe, dann wolle er es einsalzen. Ich freute mich doch, einen vernünftigen Menschen zu finden, und fragte ihn, ob er nicht gleich etwas davon haben wolle, um es frisch zu essen, da sei es ja viel wohlschmeckender. Er erwiderte, das sei ja möglich, aber ich solle nur nicht glauben, dass er die Absicht habe, das Pferdefleisch als Menschennahrung zu verwenden. Nein, er wolle es als Schweinefutter gebrauchen. Man ist oft wirklich nahe dran zu verzweifeln, wenn man sieht, wie dumm und halsstarrig die Menschen sein können. Hier befinden sich die Leute an Bord eines Seehundsfängers, essen gesalzenes Fleisch und klagen über Druck vor der Brust, wie sie es nennen, das heißt, sie haben Verdauungsbeschwerden infolge der schlechten Ernährung und lassen dabei täglich Unmassen von frischem Seehundsfleisch auf dem Eise liegen, das an der Küste von Grönland eine ganze Gemeinde beglücken würde. Es ist aber eine Unmöglichkeit, die Leute dazu bewegen, es zu essen. Sie sterben lieber Hungers, als dass sie solche unreinlichen Speisen essen. Ich vergesse ihr Entsetzen nicht, als ich einmal das Blut eines eben geschossenen Seehundes auffing und den Steward schwarzsauer daraus machen ließ. Es hielt schwer, jemanden zum Probieren zu bewegen. Diejenigen, welche es schließlich taten, mussten einräumen, dass es ganz vorzüglich schmeckte, und doch konnten sie nichts davon herunterbringen, weil sie wussten, dass es aus Seehundsblut bereitet war. Dafür aßen mehrere von den Mitgliedern der Expedition desto mehr davon. Ja, es geschah einmal, dass einer von uns, nachdem er sein gewöhnliches Abendbrot verzehrt hatte, wovon er eigentlich satt werden sollte, noch 18 Blutpfannkuchen aß. Da konnte freilich von keinem Vorurteil die Rede sein. In gewisser Hinsicht hatte ich an Bord mehr zu tun, als mir eigentlich lieb war, nämlich als Arzt. Der Grund hierzu war der unselige Umstand, dass sie mich Doktor nannten, denn Doktor und Arzt ist ja für gewöhnliche Menschen dasselbe. Und natürlich waren sie jetzt, wo sie so leicht eines Doktors habhaft werden konnten, sämtlich krank. Ich behandelte nicht allein die 64 Mann des Jason, sondern auch von den anderen Fahrzeugen ringsumher kamen sie zu uns an Bord, um den Doktor zu konsultieren, der einen solchen Ruf hatte. Der Versuch, diesen Leuten klarzumachen, dass ein Doktor und ein Arzt nicht immer dasselbe ist, würde völlig zwecklos gewesen sein. Doktor war ich und Doktor musste ich sein, und wenn ich kein Doktor für sie sein wollte, so war es nur böser Wille. Hier war nichts zu tun, als gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Und außerdem ist ja zu allen Zeiten so viel Humbug in der Heilwissenschaft betrieben, dass es ihrem Ansehen wohl kaum sonderlich schaden konnte, wenn ich ihr ein wenig ins Handwerk fuschte. Und außerdem heißt es ja so oft und sicher mit Recht, dass der wichtigste Einfluss, den ein Arzt auf seine Patienten besitzt, durch das Vertrauen bedingt ist, das seine Persönlichkeit erweckt. Und daran schien es in diesem Falle nicht zu fehlen. Es handelte sich nur darum, dies Vertrauen zu benutzen, eine ernste, wichtige Miene aufzusetzen und unverzagt ans Werk zu gehen. Das Gewöhnlichste war, dass sie über Schmerzen vor der Brust klagten und sich dabei den Magen hielten. Ob sie nicht auch eine Schwere im Kopfe fühlten? Ach ja, ganz frei davon wären sie nicht. Ob sie nicht eine schlechte Verdauung hätten und an Verstopfung litten? Ja, das käme wohl vor. Nun gut, das Unwohlsein wäre eine Folge der Lebensweise an Bord. Sie führten ein viel zu faules Leben und essen zu viel. Sie sollten dies unterlassen, sollten weniger essen und am besten frisches Fleisch, zum Beispiel Seehundsfleisch. Sie sollten sich mehr in der frischen Luft oben auf dem Deck bewegen, sich ein wenig mehr Bewegung verschaffen. Wenn das alles nicht helfen wollte, müssten sie wiederkommen. Dann wollte ich ihnen eine Dosis englisches Salz oder Rizinusöl geben. Ich hörte nie wieder von ihnen. Andere kamen und klagten, dass sie so entsetzliche Kopfschmerzen hätten und dass sie zuweilen tiefe Schwermut beschleiche. Dann fragte ich sie, wie es mit ihrem Magen stände, ob sie nicht an Verstopfung litten. Ja, mit der Verdauung wäre es nur schlecht bestellt. Das sei ja ganz natürlich bei dem faulen Leben und dem vielen Essen. Mehr Arbeit und weniger Essen würde eine gute Wirkung haben. Und im Übrigen lautete das Rezept genau so wie oben. Zuweilen verordnete ich auch Magenmassage und sehe die Burschen noch vor mir, wie sie in ihren Kojen lagen und sich ihren Magen bearbeiteten. Eines Tages kam ein Matrose von einem der anderen Fahrzeuge mit großer Beschwerde an Bord. Eine hektische Röte, wie sie Schwindsüchtigen eigen ist, färbte seine Wangen. Er klagte über Lungenleiden. Es unterlag keinem Zweifel, er war schwindsüchtig. Ich konnte nichts machen, der Fall war hoffnungslos. Das Einzige, was er tun konnte, war, so fett wie möglich zu leben. Er solle Speck essen und Tran trinken, das war der ganze Trost, den ich ihm geben konnte. Er hatte auch in der letzten Zeit Tran getrunken, aber das war Bottlenose-Tran und er bekam ihn nicht. Der arme Kerl. Dieser Bottlenose-Tran hatte einen starken Einfluss auf den Magen, indem er Diarrhoe verursacht, und damit hatte sich der Ärmste in der letzten Zeit abgeplagt. Das verringerte das Übel natürlich nicht. Ein wenig Nutzen konnte ich doch schaffen, nämlich bei Behandlung von Wunden. Diese wurden im Allgemeinen ganz unverantwortlich behandelt und verursachten oft schlimme Geschwülste. Erst wenn es ganz schlimm damit aussah, kamen sie, um sich Rat zu holen. Dann erhielten sie vor allen Dingen eine tüchtige Moralpredigt für ihre Unreinigkeit. Darauf wurde die Wunde von wochenaltem Schmutz gereinigt und mit antiseptischen Mitteln behandelt. In der Regel erholten sie sich dann bald. Einen ziemlich ernsten Fall hatten wir indes an Bord. Eines Tages kam ein Mann von unserer Schiffsbesatzung und klagte, dass er sich durch und durch elend fühle. Er habe Schmerzen in allen Gliedern und Gelenken. Ich fragte ihn, wo er die meisten Schmerzen fühle, und er antwortete, im Rücken. Ärgerlich über alle diese Menschen, die bald hier, bald da Schmerzen hatten, antwortete ich ihm, es würde wohl Rheumatismus sein und dagegen sei nicht viel zu machen. Er solle sich warm anziehen und sich dem Wind nicht mehr aussetzen, als es geradezu nötig sei. Ein paar Tage später kam aber der Mann wieder und sagte, nun müsse ich wirklich etwas für ihn tun, er könne es nicht mehr aushalten vor Schmerzen. Er habe sich auf den rechten Arm geschlagen und er sei ganz geschwollen. Ich fasste sofort Verdacht und fragte ihn, ob er nicht eine Wunde an der rechten Hand gehabt hätte. Er verneinte das jedoch. Das kam mir merkwürdig vor, da ich in dem einen Finger einen Lappen erblickte. Ich fragte ihn also, was das zu bedeuten habe. »Ach, das sei nichts«, erwiderte er. »Er habe sich vor einigen Tagen etwas Haut von dem einen Knöchel abgeschürft.« Ich fragte, ob er ihm nicht ein wenig geschmerzt hätte. »Ja, das könne wohl sein«, meinte er. Ich erklärte ihm darauf, dass diese kleine Wunde die Veranlassung zu dem schlimmen Arm sei und dass er selber die Schuld trage. Er sollte jetzt den Finger ordentlich waschen und den Arm entblößen. Dann wollte ich kommen und ihn mir ansehen. Es stellte sich dann auch wirklich heraus, dass es eine stark entwickelte Blutvergiftung war. Der Arm war über dem Ellenbogen nicht unbedeutend geschwollen. Vorläufig konnte ich jedoch nichts tun, als den Arm in eine Binde legen und ihm strengste Ruhe einschärfen. Aber es verschlimmerte sich von Tag zu Tag. Der Arm schwoll auf und die Schmerzen nahmen zu. Er musste in seiner Koje bleiben. Zur Linderung der Schmerzen bekam er nasse Umschläge um den Arm. Er hatte heftiges Fieber und konnte wenig oder nichts genießen. Zuletzt hatte der Arm den Umfang eines gewöhnlichen Mannesschenkels. Nun war es an der Zeit, einen Schnitt zu machen. Aber ich kann nicht leugnen, dass ich mich nur sehr ungern dazu entschloss. Alle meinten, er müsse sterben und ich könne ihn mit der Operation verschonen. Ich war mehrmals täglich bei ihm. Nie werde ich diese Szene vergessen. Eine Mannschaftskajüte, in welcher sich ungefähr 60 Mann befinden, die alle durcheinander schreien und lärmen und allerlei Späße treiben. Nein, das ist keine gute Krankenstube. Hier lag der Kranke in einer engen, eingeschlossenen Koje, stöhnend und sich in seinen Schmerzen windend, so dass der ganze Raum von seinem Jammergeschrei widerhallte. Dunkel und niedrig war es hier. Ringsumher standen Schiffskästen. Überall lag oder hing das Arbeitszeug der Leute. Der Fußboden war glatt und schmutzig und die Luft schlecht und beklommen. Von Zeit zu Zeit prallte das Schiff gegen das Eis an und erbebte in seinen Fugen. Der Kranke wurde von der einen Seite der Koje auf die andere geworfen. Es durchzuckte ihn jedes Mal schmerzhaft und sein Schrei klang noch herzzerreißender als sonst. In einer solchen Umgebung musste ich die Operation vornehmen. Sie konnte nicht länger hinausgeschoben werden. Ein Federmesser, das auf einem rauen, groben Schleifstein gewetzt wurde, war das einzige passende Instrument, was aufzutreiben war. Bei dem flackernden Schein einer kleinen elenden Laterne sollte die Operation vor sich gehen. Aber es war eine ganz schwierige Sache, jemanden zu finden, der mir die Laterne halten wollte. Niemand wollte zusehen. Endlich waren jedoch alle Vorbereitungen getroffen. Der Stahl drang ins Fleisch und wurde vorwärts bewegt, um einen langen Schnitt zu bilden. Der Kranke schrie außer sich vor Schmerzen, ob ich ihn denn töten wolle. Dann kamen ein paar Tropfen Blut und nun floss der weiße Eiter in dicken Strömen aus der Wunde. Es war für den, der zusah, gleichsam eine Erleichterung. Der Kranke aber lag stöhnend, halb betäubt da. Nach wenigen Minuten begann er zu fantasieren. Er hatte das Bewusstsein verloren. Während mehrerer Tage fantasierte er zeitweilig. Die Leute fürchteten sich fast, bei ihm in der Kajüte zu sein. Sie glaubten, er läge im Sterben. Gleichzeitig war ein anderer von der Schiffsbesatzung wahnsinnig geworden. Vor ihm fürchteten sie sich noch mehr. Viel kann man wohl im Grunde nicht dazu sagen. In einer engen Kajüte einen Kameraden zu haben, der wahnsinnig ist, und einen zweiten, der in Fieberfantasien rast, das ist nicht gerade gemütlich. Noch einmal musste ich meinen Patienten schneiden. Der Eiter, der ihm abging, hätte nach Litern bemessen werden können. Es zog sich mit ihm in die Länge, denn er war sehr entkräftet. Als ich aber das Schiff im Juli an der Ostküste von Grönland verließ, hatte ich doch die Freude, ihn wieder außerhalb seiner Koje zu sehen. Seinen dankbaren Blick, als wir uns trennten, werde ich niemals vergessen. Ende von Abschnitt 16, gelesen von Jessie Dessa-Russlau, September 24.